mich auch mal interessieren würde, wobei ich das Thema auch nicht wirklich fassen kann, ist ja, dass die Gruppen ja mittlerweile nicht irgendwie, wie viel Polar man das auch immer sieht, irgendwie von kirchlicher Seite her beeinflusst wird, sondern dass ich mal eher sagen würde, dass das Religionsbewusstsein heutzutage ja so ist, dass man das sehen kann. Die Vollkirchen sind eigentlich kirchlich unabhängig ist. Also jedenfalls für sehr viele Leute. Und es ist ja trotzdem so, gibt es ja so eine Philosophie, die in die Richtung geht, einerseits so muss Gott geben, ja, weil wie sonst alles passiert, das ist ja jetzt auch sehr essentialistisch und also die Frage des Sinns lebt. Und von daher mache ich so mein eigenes Ding. Ich kriege quasi so meine eigenen Normen und so, welche ja jetzt nicht so weit abweichen, würde ich mal sagen, von dem Christlichen. Ja. Und ich denke eigentlich, dass wenn man heutzutage Kritik äußern will, muss man sich eigentlich auch hauptsächlich auf das Thema konzentrieren. Ja. Es gibt sicherlich immer Bezüge und man kann auch vielleicht irgendwie teilweise, wenn jetzt irgendwie historisch argumentiert wird, damit angreifen, aber das Problem, was heute irgendwie das Handeln noch beeinflusst, ist für die meisten Menschen ja eben diese eigene